Die erste Woche nach ihrer Zurückkunft war auf diese Weise vergangen. Das Regiment hatte nochmals Ordre bekommen, Meryton binnen 8 Tagen zu verlassen, und alle jungen Damen in der ganzen Nachbarschaft härmten sich zusehends. Es herrschte eine allgemeine Betrübnis. Nur die beiden Ältesten Miss Bennets waren noch imstande, zu essen, zu trinken, zu schlafen und ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nachzugehen. Dafür wurden sie aber auch oft der Gefühllosigkeit von Kitty und Lydia beschuldigt, deren Jammer keine Grenzen kannte und die einen solchen Grad von Hartherzigkeit nicht zu fassen vermochten. »Barmherziger Himmel, was soll aus uns werden? Was sollen wir beginnen?« riefen sie oft im Übermaß ihres Schmerzes. »Lizzie, wie kannst du nur noch lachen?« Die zärtliche Mutter teilte ihren Gram. Sie gedachte ihrer eigenen Jugend und erinnerte sich, vor 25 Jahren bei einer ähnlichen Gelegenheit ebenso viel gelitten zu haben. »Ich weiß noch ganz genau«, sagte sie, »dass ich 2 Tage geweint habe, als Colonel Millers Regiment wegging. Ich glaubte, mein Herz würde brechen.« »Ich bin überzeugt, dass das meinige brechen wird«, sagte Lydia. »Wenn man nur den Trost hätte, nach Brighton zu gehen«, bemerkte die Mutter. »Ja, freilich, wenn wir nach Brighton gingen«, seufzte Lydia. »Aber Papa ist so eigensinnig. Das Seebad würde meinen armen Nerven sehr heilsam sein. Und Tante Phillips ist überzeugt, dass es mir ebenfalls guttun würde«, fügte Kitty hinzu. Solche Klagelieder ertönten jetzt häufig in Longbourn. Elizabeth bemühte sich, die Sache von der lächerlichen Seite zu betrachten, aber das Gefühl der Scham war überwältigend. Noch nie hatte sie die Richtigkeit von Darcys Einwendungen in diesem Grade erkannt, sich noch nie so geneigt gefühlt, ihm Verzeihung wegen seiner Einmischung in Bingleys Angelegenheiten zu gewähren. Die dunklen Wolken, die sich über Lydias sonst zu heiteren Horizont gezogen hatten, sollten nicht von langer Dauer sein. Sie erhielt eine Einladung von Mrs. Forster, der Frau des Colonels des Regiments, sie nach Brighton zu begleiten. Diese unschätzbare Freundin war eine ganz junge, erst kürzlich verheiratete Frau. Eine gewisse Ähnlichkeit der Gesinnungen und des Temperaments hatten beide zueinander geführt und sie nach einer 3-monatlichen Bekanntschaft zu unzertrennlichen Gefährtinnen gemacht. Lydias Entzücken, ihr Lobpreisen der unvergleichlichen Freundin, Mrs. Bennets Freude und Kittys Verdruss waren nicht zu beschreiben. Ohne Rücksicht auf die Gefühle ihrer Schwester stürmte sie mit lauten Ausbrüchen der Wonne durch das ganze Haus, alle Glieder desselben zu Glückwünschen auffordernd, heftiger lachend und dümmer schwatzend wie je. Während die trostlose Kitty, still brütend über ihr trauriges Geschick, bei ihren Schwestern saß und nur dann und wann ihren Unmut durch Worte verriet. »Ich sehe doch nicht ein, weshalb Mrs. Forster mich nicht ebenso gut wie Lydia zum Mitreisen aufgefordert hat«, klagte sie, »obgleich ich nicht ihre vertraute Freundin bin. Ich habe gerade ebenso viel Recht dazu wie sie und wohl noch mehr, da ich 2 Jahre älter bin.« Vergebens versuchte Elizabeth, sie vernünftig und Jane, sie ergeben in ihr Schicksal zu machen. Sie wollte und konnte sich nicht fassen. Elizabeth betrachtete diese Einladung mit ganz anderen Blicken als Lydia und ihre törichte Mutter. Sie erkannte sie für das Grab des letzten Restes ihrer Vernunft, für das sicherste Mittel, noch leichtsinniger und kopfloser zu werden, als sie bis jetzt gewesen. Und so schwer ihr auch der Schritt wurde, konnte sie doch nicht umhin, ihrem Vater insgeheim den Rat zu geben, sie nicht gehen zu lassen. Sie stellte ihm vor, wie unbesonnen und unschicklich Lydia sie schon im gewöhnlichen Leben benähme, welchen geringen Vorteil ihr die Freundschaft einer solchen Frau wie Mrs. Forster gewähren könne, welchen Versuchungen sie unter dieser Leitung an einem Ort wie Brighton ausgesetzt sein würde. Er hörte ihr aufmerksam zu und erwiderte dann: »Lydia wird nicht eher ruhen, bis sie sich an diesem oder jenem öffentlichen Ort gehörig blamiert hat. Und so kann es nirgends anders mit weniger Kosten und Unbequemlichkeit für ihre Familie geschehen als gerade dort.« »Wenn Sie wüssten«, sagte Elizabeth, »welchen Nachteil aus diesem öffentlichen Darlegen eines so leichtsinnigen Betragens, wie es von Lydia zu erwarten steht, für uns alle entstehen kann, ja schon entstanden ist, so würden Sie gewiss anders verfahren.« »Schon entstanden ist«, wiederholte Mr. Bennet. »Was? Hat sie vielleicht einige eurer Liebhaber dadurch verscheucht?« »Arme kleine Lizzie, doch sei nun nicht so niedergeschlagen. Solche zarten Jünglinge, die nicht ein bisschen Absurdität vertragen können, sind des Bedauerns nicht wert. Komm, lass mich die Liste der mir mitleidenswerten Knaben sehen, die sich durch Lydias Torheit haben abschrecken lassen. Sie irren, lieber Vater. Ich habe keine solchen Klagen zu führen. Ich spreche nicht von einzelnen Bestimmten, sondern von den allgemeinen Übeln, die daraus entstehen. Unser Ansehen, unsere Würde in der Welt muss durch Lydias ungezügelte Ausgelassenheit, durch ihr Selbstvertrauen und durch ihre gänzliche Nichtachtung allen Anstandes leiden. Verzeihen Sie, dass ich so rücksichtslos spreche, aber, lieber Vater, wenn Sie sich nicht die Mühe nehmen wollen, Ihrem Leichtsinn Grenzen zu setzen und ihr begreiflich zu machen, dass Ihr gegenwärtiges Streben Sie nicht zum Zweck des Lebens führt, wird bald keine Besserung mehr von ihr zu erwarten sein. Nur noch eine kurze Zeit auf diesem Wege fortgewandelt und Ihr Charakter hat sich im 16. Jahre vollkommen ausgebildet. Ausgebildet zur gewöhnlichsten Koketterie, die ohne irgendeinen anderen Reiz als Jugend und ein leidliches Äußeres sehr bald ihrer Hilfsmittel beraubt sein wird, um dann bei einer unbezähmbaren Sucht zu Gefallen und Bewunderung zu erregen, zum Gegenstand des Gespötts und der Verachtung der Welt zu werden. Dieselbe Gefahr droht unserer Kitty, welche Lydia in allem unbedingt folgt. Eitel, unwissend, träge und ganz ohne alle Aufsicht. O geliebter Vater, glauben Sie nicht, dass Sie überall und mit Recht getadelt und verachtet werden und dass Ihre Schwestern auch mit darunter leiden? Bennet sah, wie sehr ihr die Sache am Herzen lag, und zärtlich ihre Hand ergreifend sagte er, »Beunruhige dich hierüber nicht, meine Liebe. Wer dich und Jane kennt, wird euch achten und ehren. Und es kann euch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass ihr ein paar, nein, drei alberne Schwestern habt.« Da nun aber kein Frieden in Longbourn zu erwarten ist, wenn Lydia nicht nach Brighton geht, so mag sie in Gottes Namen hinziehen. Colonel Forster ist ein vernünftiger Mann und wird über sie wachen. Auch ist sie glücklicherweise zu arm, um die Beute eines Glücksritters zu werden. In Brighton wird sie als gewöhnliche Kokette von geringerer Bedeutung sein als hier, indem die Offiziere dort würdigere Gegenstände ihrer Bewunderung finden. Lass uns drei hoffen, dass dieser erste Ausflug sie von ihrer eigenen Unbedeutendheit überzeuge. Auf jeden Fall kann sie nicht viel gerade schlimmer werden, ohne uns zu berechtigen, sie für den Rest ihres Lebens einzuschließen. Mit dieser Antwort musste sich Elizabeth beruhigen, obgleich sie ihr den erwarteten Trost keineswegs gewährte. Sie verließ ihren Vater in sehr betrübter Stimmung. Doch nicht gewohnt, über unabänderliche Dinge zu grübeln, tröstete sie sich mit dem Bewusstsein, ihre Pflicht getan zu haben, und überließ die Folgen dieses Schritts ihrem Vater. Hätten Lydia und Mrs. Bennet den Inhalt dieser Unterhaltung geahnt, würde ihre vereinigte Rednergabe nicht ausgereicht haben, ihren Zorn auszudrücken. Lydias Fantasie malte sich den Aufenthalt in Brighton mit allem, was irdische Glückseligkeit zu bieten imstande ist, aus. Sie sah die Straßen des belebten Badeorts mit Offizieren angefüllt, sich selbst als Gegenstand der Bewunderung von Hunderten. Sie sah das Lager in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, lange Reihen glänzender Zelte, in welchen sich alles, was jung und schön angetan in roten Uniformen, lustig bewegte. Und um den Anblick vollständig zu machen, sah sie sich selbst unter dem reichsten Zelt sitzen, zärtlich tändelnd mit wenigstens 6 Offizieren auf einmal. Mit solchen entzückenden Bildern suchte sie die Tage bis zu ihrer Abreise auszufüllen. Elizabeth sollte Mr. Wickham nun zum letzten Mal sehen. Da sie seit ihrer Zurückkunft schon öfter mit ihm in Gesellschaft gewesen, war das erste unangenehme Gefühl längst überwunden, sowie auch ihre frühere Vorliebe gänzlich verschwunden. Sie hatte sogar gelernt, die Sanftmut, welche sie bei seinem ersten Erscheinen so sehr an ihn gefesselt, für Affektation und die allgemeine Artigkeit, wodurch er sich bei jedermann empfahl, für geflissentliches Streben nach Beifall zu erkennen. Sein jetziges Benehmen gegen sie erregte ebenfalls ihr Missfallen. Es beleidigte ihren Stolz zum zweiten Mal, als Gegenstand einer so frivolen und leichten Galanterie auserkoren zu sein. Und während sie dieselbe mit einiger Strenge von sich wies, fühlte sie dennoch den inneren Vorwurf, den er ihr durch die Erneuerung seiner Huldigung machte. Sie sah daraus, dass ihre frühere Eitelkeit und die ihm bewiesene Auszeichnung ihn zu dem Glauben berechtigten, dass es, trotz seines Abfalls, nur eines einleitenden Schritts von seiner Seite bedürfe, um das alte Verhältnis wiederherzustellen. Er war mit einigen anderen Offizieren den letzten Tag ihres Aufenthaltes in Meryton nach Longbourn eingeladen. Und so sehr er sich auch bemühte, Elizas gute Meinung in dem früheren Grade wiederzuerlangen, wollte es ihm doch nicht gelingen. Ja, sie war so wenig aufgelegt, in guter Stimmung von ihm zu scheiden, dass sie auf seine Fragen, wie sie ihre Zeit in Hunsford zugebracht, beiläufig erwähnte, dass Colonel Fitzwilliam und Mr. Darcy 3 Wochen in Rosings gewesen und ihn fragte, ob er mit ersterem bekannt sei. Seine Blicke drückten unverkennbar Erstaunen, Unruhe und Missvergnügen aus. Doch reichte ein Augenblick hin, das gewohnte Lächeln auf sein Gesicht zurückzubringen. Er erwiderte mit scheinbarer Fassung, dass er ihn früher oft gesehen, und nachdem er die Bemerkung gemacht, dass er ein sehr feiner, gebildeter Mann sei, fragte er, wie er ihr gefallen habe. Ihre Antwort lautete sehr günstig. Mit gleichgültiger Miene fügte er nach einiger Zeit hinzu: »Wie lange waren die Herren in Rosings?« »Beinahe 3 Wochen.« »Sahen Sie Colonel Fitzwilliam oft?« »Ja, fast jeden Tag.« »Sein Wesen ist sehr verschieden von dem seines Vetters.« »Ja, sehr verschieden. Doch habe ich gefunden, dass Mr. Darcy bei näherer Bekanntschaft gewinnt.« »Wirklich?« rief Wickham mit einem Blick, der ihr nicht entging. »Und darf ich fragen?« Aber sich schnell fassend, fügte er in einem heiteren Ton hinzu: »Gewinnt er durch vermehrte Lebensart? Hält er es der Mühe wert, seiner gewohnten Weise einige Höflichkeit zuzufügen? Denn ich wage nicht zu hoffen,« fuhr er im leiseren und ernsteren Ton fort, »dass er sich im Wesentlichen, in der Hauptsache, gebessert haben sollte.« »Oh nein,« entgegnete Elizabeth, »in der Hauptsache ist er, wie ich glaube, immer noch so, wie er früher war.« Während sie so sprach, sah Wickham aus, als ob er nicht wisse, ob er sich über ihre Worte freuen oder betrüben solle. Es lag ein gewisser Ausdruck in ihrem Gesicht, der ihn ganz irre machte, und mit ängstlicher Aufmerksamkeit hörte er ihr zu, als sie hinzufügte: »Wenn ich behaupte, dass er bei näherer Bekanntschaft gewinnt, will ich damit nicht gesagt haben, dass sein Inneres oder sein Wesen der Verbesserung bedarf, sondern dass man seine Gesinnungen durch öfteres Sehen und Sprechen besser verstehen lernt.« Wickhams Unruhe drückte sich immer deutlicher in seinen Zügen aus. Mehrere Minuten schwieg er ganz still, dann, nachdem er seine Verlegenheit bemeistert, wandte er sich wieder zu Eliza und sagte im einschmeichelndsten Ton: »Sie, die meine Empfindungen in Betreff Mr. Darcy so genau kennen, werden leicht begreifen, wie aufrichtig ich mich freue, dass er jetzt wenigstens so klug ist, den Schein des Rechts zu beobachten. Sein Stolz wird auf diese Weise, wenn auch nicht ihm selbst, doch anderen zum Nutzen gereichen, indem er ihn abhält, sich gegen seine Nebenmenschen auf eine so unverantwortliche Art zu benehmen wie gegen mich. Ich fürchte nur, dass diese Vorsicht, worauf Sie anspielen, bloß Folge der Gegenwart seiner Tante gewesen ist, auf deren gute Meinung er großen Wert legt. Seine Furcht vor ihr hat, wie ich weiß, allemal auf sein Betragen gewirkt, wenn sie zusammen waren. Auch mag viel auf Rechnung seines Wunsches in Beziehung auf die beabsichtigte Verbindung mit Mr. Burke geschrieben werden, die ihm außerordentlich am Herzen liegt.« Elizabeth konnte ein Lächeln bei dieser Bemerkung nicht unterdrücken, doch antwortete sie hierauf nur mit einer leichten Bewegung des Kopfes. Sie sah, dass er gern das alte Kapitel seiner Klagen wieder anstimmen wollte, fühlte aber keine Neigung, darauf einzugehen. Der Rest des Abends verging in Bemühungen, den Schein zu beobachten, von seiner Seite den Schein unbefangener Heiterkeit, von der ihrigen, als ob sie in Hunsford nichts Aufklärendes erfahren. Er versuchte nicht wieder, sie auszuzeichnen, und so schieden sie mit gegenseitiger Höflichkeit, beide im Stillen wünschend, sich nie wieder zu begegnen. Lydia kehrte mit Mrs. Forster nach Meryton zurück, von wo sie den nächsten Morgen sehr früh abreisen wollten. Der Akt des Scheidens von der Familie war eher lärmend als feierlich zu nennen. Kitty allein vergoss Tränen, doch nicht des Schmerzes, sondern des Unmuts und des Neids. Mrs. Bennet war unerschöpflich in guten Wünschen für das Glück ihrer Tochter sowie in Ermahnungen, keine Gelegenheit zu versäumen, sich zu amüsieren, welchen Rat zu befolgen Lydia so laut und geräuschvoll versprach, dass sie darüber die ruhigeren Abschiedswünsche ihrer älteren Schwestern überhörte. Hätte Elizabeth sich nach dem, was sie in der eigenen Familie sah, ein Bild ähnlicher Glückseligkeit und häuslichen Lebensgenusses machen wollen, würde sie ein sehr trauriges erhalten haben. Ihr Vater hatte durch Jugend und Schönheit und die damit so häufig verbundene heitere Gemütsstimmung gefesselt, ein Mädchen geheiratet, dessen schwacher Verstand und leichtfertiger Sinn sehr bald jede Spur von Liebe in ihm erlöschen mussten. Achtung, Vertrauen und Neigung waren für immer verschwunden, sowie alle Aussicht auf häusliche Glückseligkeit. Nicht geneigt, Trost und Ersatz in solchen Freuden und Ergötzlichkeiten zu finden, wodurch sich so viele seiner Leidensgefährten zu entschädigen suchen, beschränkte er sich einzig auf sich selbst und seine Bibliothek. Die Gesellschaft und Unterhaltung seiner Frau konnte ihn höchstens auf kurze Zeit amüsieren, doch selbst diese Freude ward ihm sehr oft durch ihre unglaubliche Geschwätzigkeit vergällt. Und so zog er sich immer mehr und mehr wie ein wahrer Philosoph von der kleinen Welt des eigenen Hauses zurück. Elizabeth war nie blind für die Fehler ihrer Eltern gewesen und hatte es schmerzlich gefühlt, wie unrecht ihr Vater als Ehemann gehandelt, wie vieles er schlimmer gemacht, wie manches er hätte ändern können. Doch aus Achtung für seine mannigfachen vortrefflichen Eigenschaften und aus Dankbarkeit für die ihr von frühester Jugend an bezeigte Liebe suchte sie zu vergessen, was sie nicht zu übersehen vermochte, und so wenig wie möglich an das zu denken, was zu ändern nicht in ihrer Macht stand. Doch noch nie waren ihr die Nachteile, die den Kindern aus einer so unpassenden Ehe notwendig entspringen müssen, so deutlich erschienen als gerade jetzt, wo Übereinstimmung der Gesinnungen mehr als je gefordert wurden, um ihre Erziehung zu vollenden. Sie sah dieses wichtige Werk den Händen einer Mutter überlassen, die weder hinsichtlich des Verstandes noch des Gefühls einem solchen Geschäft gewachsen war. Während der Vater mit allen Hilfsmitteln und Talenten dazu ausgestattet, sich demselben aus Egoismus und Bequemlichkeit entzog und selbst da nicht durchgriff, wo unvermeidliche Übel zu erwarten standen, wie bei Lydias Aufenthalt in Brighton. Außer der Freude über Wickhams Entfernung fand Elizabeth keinen anderen Grund, ihre Zufriedenheit über den Abgang des Regiments zu äußern. Die auswärtigen Gesellschaften waren weniger belebt als sonst, und die zu Hause von ihrer Mutter und Kitty geführten Klagen über das ewige Einerlei und die kaum zu ertragenden Langweiligkeiten des Lebens machten den häuslichen Zirkel allerdings nicht zu dem erfreulichsten. In dieser Lage ward es ihr zum Bedürfnis, den Blick auf eine reichere, vielversprechendere Zeit zu richten. Und glücklicherweise gewährte ihr die Aussicht auf die bevorstehende Reise so viel Freude, dass sie, hätte sie Jane in den Plan mit einschließen können, gern die unbehaglichen Stunden in Gesellschaft der missvergnügten Mutter und Schwester ertragen haben würde. Nur der Gedanke, Jane in dieser Umgebung zurücklassen zu müssen, störte ihr Glück. Lydia hatte beim Abschied versprochen, oft und ausführlich an ihre Mutter und an Kitty zu schreiben, doch ließen sich ihre Briefe immer lange erwarten und waren dann sehr kurz und flüchtig. Die an die Mutter erhielten nicht viel mehr, als dass sie eben aus der Leihbibliothek zurückgekehrt wären, wohin sie von mehreren Offizieren begleitet worden und wo sie so viel Schönes gesehen hätten, dass sie nicht wüsste, wo ihr der Kopf stände. Oder sie schrieb von einem neuen Kleid oder Sonnenschirm, die sie sich gekauft, und welche Stücke sie eben genau zu beschreiben willens gewesen, als sie von Mrs. Forster abgerufen worden wäre, sie ins Lager zu begleiten. Aus der Korrespondenz an ihre Schwester ließ sich gleichfalls nicht viel lernen, denn obgleich die Briefe länger waren, fanden sich doch zu viel unterstrichene Worte darin, um den Inhalt allgemein bekannt zu machen. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen begann alles in Longbourn wieder eine fröhlichere Gestalt anzunehmen. Gesundheit, gute Laune und Heiterkeit stellten sich endlich wieder ein. Die Familien, welche den Winter in der Stadt zugebracht, kehrten aufs Land zurück, und die Sommerfreuden nahmen ihren Anfang. Auch Mrs. Bennet verfiel wieder in ihren gewöhnlichen Ton, und Kitty gelangte bis zur Mitte des Juni so weit, Meryton ohne Tränen betreten zu können. Welcher Umstand Eliza zu der kühnen Hoffnung berechtigte, dass sie bis zum nächsten Weihnachtsfest so vernünftig werden würde, täglich nur einmal der abgegangenen Offiziere zu erwähnen, wenn nicht ein grausames Geschick bis dahin ein anderes Regiment nach Meryton führte. Die Zeit bis zum Anfang ihrer Reise war nun bis auf wenige Tage verstrichen, als ein Brief von Mrs. Gardiner anlangte, der sie nicht allein weiter hinausschob, sondern auch die Reiseroute verkürzte. Mr. Gardiner sah sich durch unvermutete Geschäfte bis über die Mitte des Juli in London festgehalten, wohin er auch nach Monatsfrist zurückkehren musste. Und da dieser Zeitraum zu kurz war, um so weit zu gehen und so viel zu sehen, als sie sich vorgenommen, musste die Tour sehr abgekürzt werden. Man durfte nicht weiter nördlich als Derbyshire gehen. Doch gab es in dieser Grafschaft genug zu sehen, um 3 Wochen angenehm daselbst zuzubringen. Und für Mrs. Gardiner besonders hatte dieser Plan viel Anziehendes. Die Stadt, in welcher sie mehrere Jahre gelebt, interessierte sie ebenso sehr als alle berühmten Schönheiten dieses Distrikts. Elizabeth hingegen fand sich sehr in ihren Erwartungen getäuscht. Sie hatte sich unendlich viel von der größeren nördlichen Tour versprochen und meinte, dass man immer noch Zeit genug dazu gehabt hätte. Doch es war ihre Pflicht, mit dem zufrieden zu sein, was das Schicksal ihr beschieden, und so suchte sie sich auch über diese Verkürzung zu beruhigen. Die Erwähnung der Grafschaft Derbyshire erweckte mannigfache Erinnerungen in ihrem Innern. Es war unmöglich, das Wort geschrieben zu sehen, ohne dabei an Pemberley und dessen Besitzer zu denken. 4 Wochen mussten noch verstreichen, bevor Onkel und Tante sie abzuholen kamen. Aber sie verstrichen, und Mr. und Mrs. Gardiner langten endlich mit ihren 4 Kindern an, welche 2 Mädchen von 6 und 8 Jahren und 2 jüngere Knaben unter Janes spezieller Aufsicht in Longbourn bleiben sollten, bis die Eltern sie rückwärts wieder abholten. So war denn auch für diese Lieblingsschwester ein Ersatz für die Entbehrung des Umgangs ihrer treuen Lizzie gefunden. Jane liebte die Kinder, welche ihr zärtlich anhingen, von ganzer Seele und fand volle Beschäftigung in ihrer Wartung und Pflege. Gardiners blieben nur eine Nacht in Longbourn und reisten am folgenden Morgen mit Elizabeth weiter, der Freude und vielem Schönen entgegen. Eines Genusses war sie gewiss, des wohltuenden Gefühls, diese Reise mit Gleichgestimmten ihrer würdigen Gefährten zu machen. Es ist hier nicht der Ort, eine Beschreibung von Derbyshire zu liefern, ebenso wenig die Merkwürdigkeiten der auf dieser Route liegenden Orte Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham und mehrere andere zu erwähnen. Die kleine Stadt Lambton, wo selbst Mrs. Gardiner früher gewohnt und in welcher, wie sie jetzt erfahren, sich noch mehrere ihrer Bekannten aufhielten, war nur das Ziel ihrer Reise, nachdem sie die vorzüglichsten Wunderwerke in Augenschein genommen hatte. Und nur 5 Meilen von Lambton lag Pemberley, jedoch nicht auf dem geraden Weg dahin, sondern 1 bis 2 Meilen seitwärts. Abends vorher, als über die Tour des folgenden Tages gesprochen und beratschlagt wurde, äußerte Mrs. Gardiner den Wunsch, Pemberley wiederzusehen. Ihr Gatte erklärte sich hierzu bereit, und nun ward auch Elizabeth um ihre Meinung gefragt. »Es wird dir gewiss Freude machen«, sagte ihre Tante, »einen Ort kennenzulernen, von dem du schon so viel gehört hast und der zugleich der Schauplatz mehrerer deiner Bekannten ist. Wickham brachte seine ganze Jugend dort zu.« Elizabeth geriet in Verlegenheit. Sie fühlte, dass sie nichts in Pemberley zu tun hatte und sah sich deshalb genötigt, eine Abneigung, es zu sehen, vorzugeben. Sie versicherte, durch den Anblick so vieler großer Häuser ermüdet zu werden, nachdem sie auf dieser Reise schon mehrere der Art gesehen und keine Freude an glanzvollen Einrichtungen, köstlichen Tapeten und seidenen Gardinen zu finden. Mrs. Gardiner schalt sie einfältig. »Wenn dort nichts als ein schönes, wohl eingerichtetes Haus zu sehen wäre, würde ich auch nicht danach verlangen. Aber die Gegend ist entzückend schön. Man sieht dort die herrlichsten Waldungen, wie man sie im ganzen Königreich nicht antrifft.« Elizabeth sagte nichts weiter. Doch mit leichtem Herzen konnte sie in diesen Plan nicht einwilligen. Die Möglichkeit, Darcy dort zu treffen, drang sich ihr unwillkürlich auf. Und diese wäre schrecklich. Sie errötete bei der bloßen Idee und hielt es für ratsamer, ihrer Tante alles zu entdecken, als sich solcher Gefahr auszusetzen. Doch diesem Entschluss stellten sich nach weiterer Überlegung auch manche Hindernisse entgegen, und so beschloss sie, ihn nur im äußersten Notfall auszuführen, wenn ihre geheimen Erkundigungen über die Abwesenheit der Gutsherrschaft ungünstig ausfallen sollten. Noch am selben Abend fand sie Gelegenheit, sich hierüber Gewissheit zu verschaffen. Eine mit dem Bettmädchen angeknüpfte Unterhaltung über Pemberley und dessen Besitzer beruhigte sie über Darcys Abwesenheit. Nun hatte sie nichts zu befürchten, und von eigener Neugier getrieben, gab sie am folgenden Morgen mit ziemlicher Gleichgültigkeit ihre Zustimmung zu dem projektierten Abstecher. Nach Pemberley also richteten sie ihren Lauf.